Abschnitt 6 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Slisa Bethle. Nun bitte ich mir's aber aus, rief das muntere Fräulein, nachdem der Professor seine Erzählung beendet hatte, dass an dieser schönen Geschichte nicht auch herumkritisiert wird, wie mein teurer Schwager gute Lust hatte, mit Frau Abigail zu tun. Es macht mich ungefähr so wild, wie wenn wir aus dem Theater kommen, noch wie berauscht von allem Gehörten und Geschauten, und einer der klugen Herren gießt uns ein kritisches Sturzbad über den Kopf, dass wir eilig wieder nüchtern werden. So will ich mir auch mit dem nüchternen Gerede von subjektiv und objektiv die Freude an Fräulein Blandine nicht verderben lassen, dass du's nur weißt, Schwager. Und der Professor soll schönen Dank haben, gleichviel, ob es Wahrheit oder Dichtung war, ich meine ein Gebilde des dichtenden Traumes, wofür man es sonst halten könnte. Denn wie sollte der Spuk... Aber ich merke, ich selbst fange an dem Schleier des Geheimnisses zu zupfen. So wird man vom Aufklärungsfieber unseres klugen Jahrhunderts angesteckt, man mag sich noch so sehr dagegen wehren. Sputen wir uns, eh die Geisterstunde vollends verstrichen ist. Nun ist Tante Julie an der Reihe. Die liebenswürdige alte Dame, der die Tantenwürde in diesem Hause nicht nach dem Recht der Geburt, sondern nach dem der Eroberung zuteil geworden war, hatte sich trotz ihrer sonstigen Lebhaftigkeit während aller Debatten und Historien dieses Abends ziemlich schweigsam verhalten. Nur wenn ein Wort zugunsten des Hereinragens einer übersinnlichen Welt gefallen war, hatte sie durch Kopfnicken oder eine beifällige Gebärde ihre Zustimmung zu erkennen gegeben. Jetzt sagte sie, da sie ausdrücklich aufgerufen wurde, »Es ist mir ganz einerlei, ob man mich für schwachsinnig oder köhlergläubig halten wird, aber ich glaube nun einmal steif und fest, dass ein abgeschiedener Geist wieder erscheinen kann, wenn er was Wichtiges auf der Erde zu tun oder zu bestellen vergessen hat. Das lässt ja auch einen lebendigen Menschen nicht ruhen, und wie oft bin ich mitten aus dem Schlaf aufgefahren, nicht bloß als ein junges Ding, sondern noch jetzt mit weißen Haaren, wenn ich über Tag irgendeine Pflicht versäumt hatte, die nachgeholt werden musste, sollte nicht Ärger oder Unheil daraus entstehen. Ich habe aber auch was erlebt, was meinen Glauben bestätigt hat, und dass ich's nicht bloß geträumt, sondern mit meinen beiden weit offenen Augen gesehen habe, darauf lasse ich mich kreuzigen. Sie wissen, ich bin eine Pfarrerstochter aus dem Badischen, die 6. von 14 Geschwistern, Büble und Mädle bunt durcheinander. Obwohl ich aber im eigenen Haus an lebendigem Spielzeug genug hätte haben können, hatte ich mir doch ein Fremdkind zu meiner liebsten Puppe erwählt, das Töchterle von unserem Küster. Ein klein winzig Ding zwischen 5 und 6 Jahren, ich aber war schon 13, das weder sehr hübsch noch sehr gescheit war, mir aber hat's das Geschöpfle nun einmal angetan. Tagelang, wenn ich nichts anderes zu tun gehabt hätte, hätte ich mich mit ihm abgeben mögen, es spazieren führen, mit ihm spielen, Puppenkleider für es schneidern und ihm alle guten Bissen zustecken, die ich mir vom eigenen Mund absparen konnte. Viele waren's nicht, denn in einem so kinderreichen Pfarrhaus ist Schmalhans Küchenmeister. Aber es kommen doch Geburts- und hohe Feiertage, und was mir irgend Guts beschert wurde, Slisa Bethle, so hieß mein Herzblatt, muss die größere Hälfte davon haben. Es war freilich auch ein sonderbar Kind, anders als meine wilden Rangen von großen und kleinen Brüdern und die gutartigen, aber ruscheligen Schwestern, deren Arten und Unarten ich auswendig wusste. 3 Jahre war es erst alt, als mein Vater nach dem Pfarrdorf versetzt wurde, wo dem Slisa Bethle sein Vater Küster war. Aber gleich fiel mir es auf, weil es so große braune Augen hat und gar nicht lachte, auch nicht weinte, sondern nur so still und nachdenklich um sich her schaute wie ein großes. Dabei war es frisch und flink wie ein Wiesel, wenn's in seinem dürftigen kurzen Röckle mit bloßen Füßen durch die Wiesen lief, Schmetterlinge zu haschen. Wenn's aber einen gefangen hatte, hielt es ihn behutsam in dem kleinen Händle und ließ ihn nach einer Weile wieder fliegen. Es konnte auch stundenlang auf der Schwelle der Haustür sitzen und den Hühnern zuschauen, die um es herwuschelten und die Brotkrumen aufpickten, die es ihnen hinwarf, oder den Schwalben, die um das Kirchendach schossen, dass ihre Flügel in der Sonne blitzten. Geschwister hat's nicht, mit denen es hätte spielen können, und anderem als lebendigem Spielzeug fragt es nicht nach. Ich hatte gleich einen Narren an dem lieben Nerle gefressen, wie ich nur ein paar Tage mit ihm bekannt geworden war. Und es jammerte mich, die ich mit 11 und 12 Jahren noch nicht ohne Puppen leben konnte, dass es selbst keine hatte. Ich schenkte ihm also eine von den meinen, der ich ein neues Kleid gemacht und Gesicht und Hände sauber gewaschen hatte. Ich seh's noch, wie es die hübsche Docke verwundert betrachtete, mir zunickte und ein bissle rot wurde. Mein Präsent aber legte es neben sich und gab sich gar nicht damit ab. Das kränkte mich, da ich mir auf meine Großmut und Gönnerschaft nicht wenig zugute tat, aber ich dachte, es sei nur Verlegenheit. Vielleicht hab ihr auch das Kleid nicht gefallen, das nicht gerade ein großer Staat war. Aber auch mit einem anderen, an das ich eine alte Goldlitze genäht hatte, ging mir's nicht besser. Ich musste mich schon dreinfinden, dass es Lisabethle keine Puppenfreundin war, und das verleidete mir auch meine eigenen. Nun wurde das Kind meine Puppe, und ich war nicht glücklich, wenn ich's nicht auf den Arm nehmen oder am Händle fassen und mit ihm herumspringen konnte. Es ließ sich das auch gutwillig gefallen, zumal sonst kein Mensch sich viel um es kümmerte. Seine Mutter hatte alle Hände voll zu tun, den ärmlichen Haushalt ohne Magd zu versehen, und der Vater das Krautgärtle zu bestellen und die magere Kuh zu füttern und zu melken. Die war dem Kinde auch eine gute Freundin, aber viel wusste es nicht, mit dem großen, stummen Tier anzufangen und hielt sich lieber zu den kleineren im Hof und Garten und auf der Dorfgasse. Es war merkwürdig mit anzusehen, wie vertraut es mit allem war, ordentlich als verständ es ihre Sprache. Ich betraf es auch zuweilen dabei, wie es die verschiedenen Tierlaute nachahmte. Ganz leise, das Gurren der Tauben, Gackeln der Hühner, Summen der Bienen und die mancherlei Vogelstimmen. Wenn es aber gewahr wurde, dass ich es belauschte, verstummte es. Die Menschensprache lernte es später als andere Kinder und machte auch nur wenig Gebrauch davon, während meine kleinsten Schwestern den lieben langen Tag pappelten, was sie nur wussten und konnten. Keins von meinen Leuten begriff, warum ich mich mit Vorliebe zu dem Küsterskinde schlich, sobald ich ein wenig freie Zeit hatte. Aber ein kleines Anlachen des Lisabethle, wenn es mich kommen sah, oder gar einmal eine scheue Liebkosung, war mir köstlicher als Zuckerwerk oder eine gute Zensur in der Schule. Als die Intimität ein paar Jahre gedauert hatte und mein Liebling 5 Jahre alt geworden war, kaufte der Vater Küster ein Kaninchenpaar, für das er am Ende des Krautgartens einen kleinen Stall zimmerte. Zu seinem Kohl- und Rübengericht wollte er auch gern einen wohlfeilen Braten haben, jeden zweiten Sonntag einmal, denn sonst kam wenig Fleisch auf ihren Tisch. Das war nun eine große Bescherung für das Lisabethle, denn all die anderen Tiere erwiderten seine Zärtlichkeit ohne sonderliche Herzenswärme und suchten sich den kleinen Händen alsbald wieder zu entziehen, wenn kein Futter dabei zu erschnappen war. Katzen und Hunde, die gefräßige Kostgänger sind, dafür aber karessant und für Menschenumgang empfänglich, wurden in dem kleinen Haushalt nicht geduldet. Aber die kleinen, glatten, seidenweichen Fresser, weil sie selbst einen Braten gaben und noch dazu an Kindersegen Überfluss hatten, erfreuten sich von Seiten der Küsters-Eheleute einer sorgsamen Pflege, und mit ihrer Fütterung wurde sogleich das Lisabethle betraut, das ja noch nicht in die Schule ging und sich nichts Besseres wünschen konnte. Davon zu essen aber, wenn als einmal ein Kaninchenbraten auf den Tisch kam, war es auf keine Weise zu bewegen. Denn bald war es auch mit diesen neuen Hausgenossen auf so vertrauten Fuß gekommen wie mit allem anderen, was da kreucht und fleucht. Nichts Artigeres konnte man sehen, als wenn die kleine Person das Gitter des Ställchens öffnete und die ganze flinke Schar, denn es hatte sich bald ein 30 Junge dazu gefunden, sich drängend und überkugelnd ihr entgegenstürzte, an ihrem Röckle zerrend, über ihre kleinen nackten Füße stolpernd, mit jenen piependen, quiekenden Tönen, die diesen Geschöpfen, wenn es sie hungern, eigen sind. Ihre kleine Pflegemutter hielt dann eine Gerte in der Hand, mit der sie die Zudringlichen abwehrte, indem sie ihnen einen sanften Klaps auf die glatten Köpfe gab. Sie ging dann voran zu einem niederen Pferch zwischen Haus und Garten, wo allerlei Küchenabfall auf einen Haufen geworfen lag, Kohlstrünke, Salatblätter und was sie sonst aus den Bauernhäusern für ihre Härsle zusammengetragen hatte. Denn die Bäuerinnen gaben ihr willig, was sie an Überfluss solcher Futtersachen hatten, da sie alle das artige Kind in seinem stillen Wesen gern hatten und seine dürftigen Eltern bemitleideten. Nun setzte sich das ernsthafte Persönchen auf einen Hauklotz, immer die Gerte in der Hand, und sah stundenlang zu, wie seine Pfleglinge sich näherten, und dann und wann, wenn eins verkürzt und von seinen keckeren Geschwistern weggedrängt wurde, stellte es durch einen leichten Schlag die Gerechtigkeit wieder her. Von diesem Geschäft war es durch nichts wegzulocken, und vergaß all sein Eigenessen und Trinken darüber. Hatten sich die knuspernden Mäuler endlich für einmal gesättigt, so ergriff ihre kleine Nährmutter eines aus der Schar bei den weichen Ohren heraus, den Papa oder das Nesthäkchen, setzte es auf seinen Schoß und fuhr ihm mit streichelnder Hand über den Rücken oder kraute es am Hinterhaupt und so nach der Reihe auch die anderen, dass keins zu kurz kommen sollte. Worauf es dann seine Herde mit Lockruf und Gärtenschlag zusammenholte und langsam in das vergitterte Ställchen zurücktrieb. Dahinein schob es noch etliche saftige Kohlblätter, Poula Bonne Bouche, und dann stand es auf und konnte sich noch eine gute Weile von dem Anblick der vergnüglich naschenden jungen Gesellschaft nicht trennen. Ja, es war ein Goldigkind, Slesabethle. Herzle, sagte ich einmal zu ihm, was willst du denn anfangen, wenn du in die Schule musst? Da wird man dir den Hannesle, so hieß ihr besonderer Liebling, ein schwarzes Kaninchen mit weißen Ohren, im Schultäschel mitgeben müssen, dass du ihn in den Zwischenstunden von deinem Wecken füttern kannst. Da sah mich das Kind mit großen, ernsthaften Augen an und sagte, »Lieber will ich nichts lernen, als von ihnen weggehen.« Armes Nerle, als hätte sie ihm geahnt, dass es auf keiner irdischen Schulbank was lernen sollte. Aber ich bitte um Entschuldigung, dass ich so weitläufig von meinen Kindererinnerungen erzähle. Es soll nun umso rascher zum Ende kommen. Eines Montags in der Früh bin ich mit dem Vater zu einem seiner Amtsbrüder gefahren, der ein Studienfreund von ihm war und eine Tochter hatte, ungefähr in meinem Alter. Mit der war ich früher gut Freund gewesen, hat sie aber ein paar Jahre lang nicht wiedergesehen. Da durfte ich nun wieder einmal einen ganzen Tag mit ihr zusammen sein, aber es machte mir nicht mehr so viel Vergnügen wie sonst. Meine Freundin hatte inzwischen allerlei gelesen und trug infolgedessen das Backfischnäsle hoch, da sie sich einbildete, Wunder wie gebildet zu sein, und ich selbst mit meinem Bissle Robinson und Lenhard und Gertrud kam mir wie ein dummer Dorfteufel neben ihr vor. Auch lag mir immer das Lesabethle im Sinn, das ich zum ersten Mal einen ganzen Tag lang nicht sehen sollte. Es war wie eine Ahnung und beklemmte mir das Herz. So war ich froh, als die Zeit zum Heimkutschieren kam und ich meiner gebildeten Freundin Adieu sagen durfte. Schon dunkle Nacht war's, als wir unser Dorf wieder erreichten, und gleich fiel mir's auf, dass im Küstershause, wo sie sonst mit den Hühnern zu Bett gingen, um das Öl zu sparen, noch Licht brannte. Bei uns war's auch noch lebendiger als sonst. Die Mutter kam uns mit einem ganz verstörten Gesicht entgegen, tuschelte mit dem Vater, wobei sie einen mitleidigen Blick auf mich warf, und schickte mich gleich ins Bett. Es half ihr aber nichts, dass sie mich schonen wollte, um mir die Nachtruhe nicht zu rauben. Ich fragte es von unserer alten Katrin heraus, und da war es um den Schlaf geschehen. Denken Sie, am Vormittag, da so schön Wetter war, hatte das Lisabethli ihre kleine Herde auf einem Anger nah bei ihrem Hause laufen lassen, wo allerlei saftige Unkräuter wuchsen. Da saß sie mit ihrer Gerte und sah zu, wie es ihnen schmeckte. Auf einmal kommt ein fremder Metzgergesell mit einem großen Hund des Weges daher, bleibt einen Augenblick stehen, sich das Gebuschel zu betrachten, und da will's das Unglück, dass eins der dummen, tappigen jungen Tiere dem Hund zwischen die Beine springt. Der grobe Tölpel aber versteht keinen Spaß, schnappt wütend zu und kriegt das am Sünderle beim Genick. Mein Lisabethle das sehen und hinzuspringen, schreiend und die Gerte schwingend, war eins. Der Hund aber lässt das Kaninchen fahren, und wie er die Gerte fühlt, bellt er los und packt das Kind, beißt's in den Arm und hätt's gar totgebissen, wenn sein Herr nicht noch zur rechten Zeit ihn am Halsband gepackt und zurückgerissen hätte. Das Blut sei dem Kind gleich über den Ärmel seines Kleidchens gelaufen, es hab's aber nicht geachtet, sondern sich nach dem Tiere gebückt. Grad der Hannesle muss es sein, und es aufgehoben und gestreichelt und in sein Schützle getan und damit nach dem Haus zurückgelaufen, die kleine Herde hinterdrein. Drinnen hab's sich auch nicht um seine Wunde bekümmert, sondern gleich an den Brunnen mit dem Tele, das aber keinen Tropfen Blut verloren habe, nur betäubt sei's gewesen von dem Schrecken. Erst als die Mutter dazukam und laut zu jammern anfing, wie sie ihr Kind so zugerichtet sah, da war auch das Lisabethle gesagt, der Arm tue ihm weh und sei gleich darauf ohnmächtig umgefallen. Dann hat man es zu Bett gebracht und den Bader gerufen. Der hat die Wunde untersucht und ein bedenklich Gesicht gemacht, da man nicht wissen könne, ob der Hund nicht gar toll gewesen sei. Nein, das war er nicht. Der Metzgergesell stand dafür ein. Aber der Biss war tief gegangen und eine Ader war verletzt. Und obwohl der Verband die Blutung stillte, war es doch ein schwerer Fall, hatte der Bader gesagt, und sie sollten fleißig kalte Umschläge machen, bis aus der nächsten kleinen Stadt Eis herbeigeschafft werden konnte. Ich wollte gleich hinüber selbst nachschauen und bei der Kleinen wachen, aber die Mutter erlaubte es nicht. Erst am frühen Morgen durfte ich zu ihr, fand sie im Fieber in ihrem Bettchen aufsitzen und den Hannesle hatte sie auf der wollenen Decke vor sich und streichelte ihn zuweilen mit dem heißen Händle, kannte aber niemand außer ihm und mir. Es war ein herzbrechender Anblick, ich musste mich zusammennehmen, dass ich nicht laut in Weinen ausbrach, aber weder mit Bitten noch mit Befehlen war ich aus der Kammer wegzubringen, den ganzen Tag und die nächste Nacht. Nur gegen Morgen fielen mir die Augen eine Stunde lang zu. Als ich sie wieder aufschlug, hatte mein armer Liebling die seinen für immer geschlossen. Der Doktor, den mein Vater auf mein Bitten aus der nächsten Stadt hatte holen lassen, erklärte, der Verband sei nicht sorgsam und sauber genug angelegt gewesen, ein Fetzen von dem Rockärmel in der Wunde geblieben, das habe eine Blutvergiftung herbeigeführt. Das war der erste Schmerz meines jungen Lebens und er machte mich starr und steinern, dass ich wie abwesenden Geistes war und an nichts teilnahm. Ich weiß noch, wie ich am dritten Tage der kleinen Leiche nach dem Friedhof folgte. Zwei meiner Schwestern führten mich. Von der Grabrede des Vaters verstand ich kein Wort. Und erst als das Särgle mit den Kränzen bedeckt und die Erdschollen heraufgeworfen wurden, brach ich in Tränen aus und ließ mich willenlos von der Mutter wieder nach Haus und zu Bett bringen. Da überfiel mich nach dem langen Wachen und Trauern ein bleierner Schlaf. Ich hörte nichts davon, wie meine drei jüngeren Schwestern, die mit mir in dem Mansardenzimmer schliefen, sich auskleideten und zu Bette gingen. Nun war es mitten im Sommer und die heiße Luft in der Stube, wo die vier Betten standen, wurde immer schwüler und dumpfer, dass ich mir endlich ein Alpzentner schwer auf die Brust legte und ich mit Stöhnen in die Höhe fuhr, ihn abzuschütteln. Da schien der Vollmond so taghell herein, dass ich die Gesichter meiner Schwestern deutlich erkennen konnte und sehen, wie auch sie schwer atmeten. Also stand ich auf und ging das Fenster zu öffnen. Wie ich mich aber umwende, tut sich die Tür, die dem Fenster gegenüber war, sacht auf und herein tritt das Kind, das wir am Nachmittag begraben hatten, bleibt aber an der Schwelle stehen und sieht mich mit weit offenen Augen an. Es war in dem weißen Kleid, wie es im Sarg gelegen, das Kränzlein wenig schief auf dem braunen Haar. Ganz blass, aber nicht totenfarb und auch sonst nichts Unheimliches an ihm. Und nur einen Augenblick erschrak ich, aber dann konnte ich's furchtlos anschauen und nickte ihm zu und sagte, »Bist du's wirklich, Lisabethle? Und wie kommst du her und was willst du von mir?« Das arme Kind aber gab keine Antwort, sondern hob nur den einen Arm gegen mich und winkte mir. »Was meinst du?« fragte ich wieder. »Willst du dich nicht wieder schlafen legen? Und soll ich dich etwa begleiten?« Es redete auch jetzt nichts, sondern machte nur eine schmerzlich bittende Miene und winkte wieder. »Nun denn«, sagte ich, denn ich hatte ihm schon im Leben nichts abschlagen können, »wart, ich komm gleich.« Und so schlupfte ich nur in meine Unterröckle und zog die Strümpf an, die Schwestern schliefen ruhig fort, und wie das Kind jetzt auf seinen kleinen bloßen Füßen sich umdrehte und mir voranging, seine Tritte waren unvernehmbar, schlich ich ihm nach und die Stiege hinunter, ohne dass eine Stufe knarrte. So glitten wir zwei zur hinteren Tür hinaus, die nie verschlossen war, und durch den Pfarrgarten, wo im Mondschein jedes Laub wie Silber glänzte, und in das Sträßle hinein, das unseren Garten vom Friedhof trennte. Ich dachte nicht anders, als nun würde mich das Kind nach seinem frischen Grabhügel führen, und so lieb ich's hatte und ihm noch an viel grässlichere Stätten gefolgt wäre, überlief mich's doch kreisig kalt, und ich wollte schon wieder fragen, was es denn vorhabe. Da aber bog's um die Mauer des Friedhofs außen herum und huschte, so schwebend wie eine kleine weiße Wolke, vor mir her nach dem Hause seiner Eltern, das auf der anderen Seite vom Friedhof lag. »Was will es nur da?« wundert ich mich im Stillen. »Ob es seine arme Mutter noch einmal sehen will?« Nein, es ging nicht ins Haus. Am Zaun entlang, der den Küstersgarten einfasste, wanderte es rascher und rascher, und jetzt durch die Gittertür und geradewegs nach dem kleinen Stall im Winkel, wo seine Lieblinge eingesperrt waren. Da stand es still und sah sich zum ersten Mal nach mir um und hob die beiden Händle, wie wenn es bitten wollte, und als ich ihm zunickte, nickte es wieder und trat zwischen die Kohlbeete zurück, wie um mich vorbeizulassen. Ich verstand nicht gleich, was es wollte, ging aber aufs Geratewohl nach dem Ställchen und schob den Riegel der Gittertür zurück. Da sah ich's freilich, um was das tote Kind mich hatte bitten wollen. Die Größten unter dem kleinen Volk lagen halb verschmachtet herum und regten nur matt die Ohren, wie sie mich erblickten. Von den Kleineren lebte nur noch eins, der Hannesle, der aber war so schwach, dass er nur mit den roten Augen mir zublinzeln konnte. Kein noch so kleiner Rest von allem Futter in allen Winkeln. Der Wassertrog leer. Wer hatte auch in dem Jammer um den Tod des Kindes an seine Pfleglinge denken können? Da hatte es selbst keine Ruhe im Grabe gehabt, war aufgestanden, ehe alle verhungert waren, und hatte seine beste Freundin zu Hilfe gerufen. Wie ich mich aber nach ihm umsah und ihm sagen wollte, es könne ruhig wieder schlafen gehen, ich würde jetzt schon sorgen, war der liebe Spuk verschwunden. Der Mond schien breit in die Beete herein, an jedem Kohlhäuptlein konnte ich die Blätter zählen, vom Lisabethler aber war nichts mehr zu erblicken. Ende von Abschnitt 6.